Traum und sehe einen Tag durch meine Augen. Brüder haben keinen Plan, wohin sie laufen. Ist es mies, wie es ist, oder ist die Welt schon okay? Bruder, an Pech hat es selten gefehlt. Yeah, doch Cash wird gejagt. Der fahrende Wagen wird von selbst nicht bezahlt. Deswegen sind Probleme in der Gegend wie Verträge, Pakt mit dem Teufel. Doch sie wollen nicht darüber reden. Hier hat sich Hass gestaut. Räuber und Gendarm spielen Katz und Maus. Blaulicht, warum es Rauschgift gibt, damit du deinen Traum vergisst, Cousin. Ich lauf ins Nix, ein Schuss, du verlierst diesen Augenblick. Ich glaub es nicht, dir selbst darfst du nicht vertrauen. Diese Welt hier ist trist und grau. Also sag mir, was soll passieren, wenn Hass herrscht? Guck, für die Hoffnung ist längst kein Platz mehr. Spürst diesen Hass im Magen. Frustrierte Kids sind verwirrt auf der Straße. Es platzen Adern, was soll passieren in der Kälte? Brot wird geteilt und wird nochmal dividiert durch die Hälfte. Und euch wird es warm ums Herz, während in meinem Land die Armut herrscht. Scheiße, was? Hier kommst du besser keinem zu nah, denn es wird dann viele Streifen wagen. Hier, komm ein Tag mit mir, Bruder. Du siehst, wie das Karma stirbt. Mir wird übel, wenn ich darüber nachdenk. Gefühle, Erinnerung, Narben, Straßen, schlafen nicht. Die Jahre vergehen ohne Tageslicht. Was für eine Frage. Na klar will ich Geld sehen, Geld zählen. Die Lage ist mies, wenn das Geld fehlt. Also hol dir den Jackpot. In Wahrheit wollen sie die Krone im Ghetto. Und es fällt schwer zu vertrauen. Die Lunge voller Teerpusten, Rauch. Träume sind klein, Ängste sind groß. Wir Menschen sind tot. Also sag mir, was soll passieren, wenn Hass herrscht? Guck, für die Hoffnung ist längst kein Platz mehr. Spürst diesen Hass im Magen. Frustrierte Kids sind verwirrt auf der Straße. Es platzen Adern, was soll passieren in der Kälte? Brot wird geteilt und wird nochmal dividiert durch die Hälfte. Um euch wird es warm ums Herz.